Es ist November. Die Weinvorräte sind erschöpft. Und weil der Brunnen im Garten verdreckt ist, trinken wir nur noch Milch. Und da wir uns keine Kerzen mehr leisten können, geht der ganze Hofstaat abends mit der Sonne schlafen. Die Dinge stehen nicht gut. Nach Papas Plänen hätte ich einst den Schwedenkönig heiraten sollen. Der aber hatte mich nicht gewollt. Stattdessen habe ich meinen armen Friedrich geheiratet. Fast 20 Jahre ist es her. 20 deutsche Jahre. Ein Wirbel von Ereignissen und Gesichtern und Lärm und schlechtem Wetter und noch schlechterem Essen und ganz miserablem Theater. Ach, das gute Theater hat mir am meisten gefehlt. In deutschen Landen kennt man kein richtiges Theater. Da ziehen armselige Komödianten durch den Regen und schreien, hüpfen und furzen und prügeln einander. Wahrscheinlich liegt es an der klobigen Sprache. Ein Gebräu von Stöhnlauten und harten Grunzern ist das. Eine Sprache, die klingt, als hätte ein Rind einen Hustenanfall. Als käme jemandem Bier aus der Nase. Ich habe es ja versucht mit der deutschen Literatur, aber ich kann mir diese Leute nicht merken, die immer Krautbacher oder Engelkrämer oder Karkols Steinkrümpel heißen. Wenn man aber mit Chaucer aufgewachsen ist und John Donne einem Verse widmet, dann kann man sich nicht dazu überwinden, so zu tun, als wäre das deutsche Blöken etwas wert. Na, glaubst du bist was Besseres, Liz? Du hast mehr gesehen, weißt mehr, kommst aus einem besseren Land als wir. Ja, das glaube ich. Und glaubst du, dein Vater wird dich retten an der Spitze eines Heeres? Nein, das glaube ich nicht mehr. Na, doch. Du meinst immer noch, dass er eines Tages auftauchen wird und dich wieder zur Königin macht. Ich bin eine Königin. Ich muss schlucken und die Tränen zurückdrängen und mich daran erinnern, dass das seine Aufgabe ist. Deshalb hat man ja Narren. Till von Daniel Kehlmann. Hörspielbearbeitung und Regie Alexander Schumacher. Vierter Teil: Könige im Winter. Elisabeth. Der Narr Till Uhlenspiegel und seine Schwester Nele. Und? Wie findest du die beiden? Ach, wenn sie so tanzen, ist da eine Harmonie, ein Gleichklang der Stimmen und der Leibe, wie ich es noch nie erlebt habe. Er kann jonglieren. Sie spielt die Flöte. Hä? Egal. Entscheide du. Mich rufen leider die Geschäfte. Till, höre. Wir haben noch keinen Hofnarren. Was sagst du? Tja. Uns gibt's nur als Doppel. Wir sagen ja, ja. Und zum Einstand, lalalala, schenk ich dir ein Bild. Oh, das ist eine weiße Leinwand mit nichts drauf. Ach, lass es rahmen, kleine Liz. Häng es auf, zeig es den anderen, zeig es auch deinem Mann. Das schöne Bild. Lass es den armen König sehen und alle anderen. Nun gut, ja, so. Dieses Landschaftsbild, da mag ich ohnehin nicht. Weg damit, ja. Und? Da. Es ist magisch, kleine Liz. Wer unehelich geboren ist, kann es nicht sehen. Wer dumm ist, sieht es nicht. Wer ein Galgenvogel ist oder ein Stehlvieh oder ein Arsch mit Ohren, tja, der sieht es nicht. Für den ist da kein Bild. Das ist das beste Geschenk, das mir je einer gemacht hat, Till. Och, das würde nicht viel heißen, kleine Liz. John Donne hat mir eine Ode geschenkt. Fair Phoenix Bright hat er mich genannt. Kleine Liz, der wurde bezahlt. Für etwas mehr hätte er dich auch einen stinkenden Fisch genannt. Der, wer ist überhaupt schon Donne? Und was ist überhaupt so ein Verwöhnix? Mein armer König wagt nicht, etwas über das Bild zu sagen. Betrachtet mich verunsichert? Ich habe immer gewusst, dass er nicht der Klügste ist. Von Anfang an war das offensichtlich. Aber bei einem Mann seines Ranges ist es nicht wichtig. Ein Fürst tut nichts. Wäre er ungewöhnlich klug, so wäre das nahezu ehrenrührig. Klug müssen Untergebene sein. Er ist er selbst. Mehr ist nicht nötig. So ist die Welt eingerichtet. Kleine Liz! Es gibt ein paar wirkliche Menschen. Es gibt ein paar wirkliche Menschen. Und es gibt den Rest. Eine schattenhafte Armee, das Heer von Gestalten im Hintergrund. Ein Volk von Ameisen, die über die Erde wimmeln und miteinander gemeinsam haben, dass ihnen etwas fehlt. Sie werden geboren und sterben. Tja, sind wie die Flecken flatternden Lebens, aus denen ein Vogelschwarm versteht. Verschwindet einer, bemerkt man es kaum. Die Menschen, auf die es ankommt, sind wenige. Das sind wenige. Dass mein armer Friedrich nicht der Klügste ist, hat sich schon gezeigt, als er mit 16 nach London gekommen ist. In weißem Hermelin, mit einem Hofstaat von 400 Leuten. Er ist gekommen, weil die anderen Freier sich davongestohlen haben. Der junge König von Schweden, Moritz von Oranien, Otto von Hessen. So ist nur mehr der deutsche Kurprinz Friedrich mit der großen Zukunft übrig. Am nächsten Tag haben wir eine Bootsfahrt gemacht und Friedrich hat an der Reling gelehnt. Was auch geschehen ist, wie sehr man ihn erniedrigt und zum Gespött Europas gemacht hat. Aufrecht zu stehen, das vermag er noch wie zuvor. Mach dir keine Sorgen, wollte ich ihm am liebsten zuflüstern. Ich bin jetzt bei dir. Ihn nennt man den Winterkönig, mich die Winterkönigin. Unser beider Schicksale sind unauflöslich verbunden. Damals auf der Themse wusste ich schon. Mit dem da kann das schwierig werden. Der hat von gar nichts eine Ahnung. Der Tölpel hat eine große Zukunft, Liz. Ich kenne meinen Vater kaum. Papa ist ein Schatten in meinen Träumen. Ich war nicht bei ihm, sondern bei Lord Harrington. Familien von Rang erziehen ihre Kinder nicht selbst. Wie geht es dir, liebe Tochter? Danke. Mir geht es vortrefflich, lieber Vater. So ist es sonst gegangen, wenn ich nach Whitehall gekommen bin. Im Geiste nenne ich ihn Papa. Aber ihn so anzusprechen hätte ich nie gewagt. Am Abend nach der Bootsfahrt führen Papa und ich unser erstes richtiges Gespräch. Drei protestantische Kurfürsten gibt es. Und der pfälzische, also deiner, ist der höchste im Rang. Das Haupt der protestantischen Union im Reich. Der Kaiser ist krank. Bald gibt es in Frankfurt eine neue Kaiserwahl. Wenn unsere Seite bis dahin stärker wird... Ein calvinistischer Kaiser? Nie. Undenkbar. Aber ein ehemals calvinistischer Kurfürst, der zum katholischen Glauben gefunden hat, so wie Frankreichs Heinrich einst katholisch geworden ist oder wie wir zu Protestanten. Das Haus Habsburg verliert an Einfluss. Spanien hat Holland schon fast eingebüßt. Der böhmische Adel hat dem Kaiser die Religionstoleranz abgepresst. Gefällt er dir denn? Das kommt so überraschend, dass ich nicht weiß, was ich sagen soll. Liz, vergiss nie, dass der arme Kerl tun wird, was du ihm sagst. Er ist dir nicht gewachsen. Das Schießpulver unterm Parlament, Liz. Wir könnten alle tot sein. Ich denke ans Schießpulver. Aber wir sind noch hier. Es war erst 8 Jahre her, dass die Meuchelmörder versucht haben, Papa und Mama zu töten und das Land wieder katholisch zu machen. Vor wem fliehen wir denn, Lord Harrington? Ich weiß selbst nichts Genaues, Liz. Und was wisst ihr? Ein Bote hat berichtet, dass eine Mörderbande, die ein Jesuit befehligt, nach Maria Stuarts Enkelin sucht. Oh. Man wollte sie entführen und zur Königin machen. Ihr Vater ist wahrscheinlich tot, ihre Mutter ebenso. aber meine Großtante hat die Jesuiten doch fortgejagt. Schon, aber den Schlimmsten suchen wir schon lange. Der heißt Thesimond. Aber immer ist er entkommen und jetzt sucht er euch. Das Pulver unter dem Parlament ist gefunden worden, bevor die Verschwörer es haben anzünden können. Meine Eltern haben unverletzt überlebt. Die Katholiken sind gefangen und die glücklosen Entführer nun selbst Gejagte. Papa nimmt sich unterdessen der Verschwörer an. Er lässt nicht nur die besten Folterer seiner zwei Königreiche kommen, sondern auch drei Schmerzexperten aus Persien. Und den versiertesten Quäler des Kaisers von China. Alle Arten von Pein befiehlt er den Gefangenen anzutun. Und dazu lässt er Torturen erfinden, die man bisher nicht erahnt hat. Die Täter sollen Zeit haben, Gott um Vergebung zu bitten und zu bereuen. Denn Papa ist ein guter Christ. Auf den Fluchten, die später kamen, dachte ich oft an diese erste Flucht. Nach der Niederlage am Weißen Berg schien es mir, als hätte ich mich früh darauf vorbereitet. Als wäre mir das Fliehen von jeher vertraut. Los, los, los! Lass das Geschirr liegen. Das Leinen ist unterwegs mehr wert. Und nehmt die spanischen Bilder und lass die böhmischen da. Die Spanier malen besser. Aber Liz... Mach dir nichts draus. Man läuft weg, man hockt eine Weile im Versteck und dann kommt man zurück. Wir sind gerade rechtzeitig zum großen Dankgottesdienst zurück nach London gekommen. Die Kingsmen führen ein Theaterstück auf, das der Prinzipal eigens für den Anlass geschrieben hat. Es handelt von einem Schottenkönig, den ein Schurke tötet. Ein Mann mit schwarzer Seele, angetrieben von Hexen, die lügen, indem sie die Wahrheit sagen. Ein schwarzes Stück voller Feuer und Blut und Teufelskraft. Als es zu Ende ist, weiß ich, dass ich es nie wieder sehen will. Obgleich es vielleicht das beste Stück meines Lebens gewesen ist. Es war ein Fehler, die böhmische Krone anzunehmen. Nun habe ich meine Armee und meinen Thron verloren. In meiner Dummheit habe ich auf die Falschen gehört. Damit meint er natürlich mich. Und er wird mir das nie verzeihen. Aber er wird mich trotzdem lieben. Wie ich ihn ja auch liebe. Er wird mir nicht verzeihen, dass ich ihn dazu gebracht habe, die Krone anzunehmen. Wie ich ihm nicht verzeihen werde, dass er von Anfang an zu dumm für mich gewesen ist. Alles wäre einfacher, wäre er nur etwas schneller im Kopf. Prag. Die zweite Hauptstadt der Welt. Das Zentrum der Gelehrsamkeit. Der alte Kaisersitz. Das östliche Venedig. Wir werden zurückkommen. Du bist der König von Böhmen. Gott will es so. Du kommst zurück. So schlimm es auch ist, so gibt es doch etwas an diesem Moment der Flucht aus Prag, das mir gefällt und mich ans Theater erinnert. Staatsaktionen, eine Krone, die von einem Haupt zum anderen wechselt. Eine große verlorene Schlacht. Was fehlt, war ein Monolog. Du hättest auf einen Tisch steigen und reden müssen, Friedrich. Irgendwer hätte es sich gemerkt oder es mitgeschrieben und weitererzählt. Eine große Rede hätte dich unsterblich gemacht. Ja. Aber mir ist eben nichts eingefallen. Und schon sind wir zur Tür hinaus, auf dem Weg ins Exil. Und jetzt? All die edlen böhmischen Herren, deren Namen du nie aussprechen konntest, werden den Anbruch des neuen Jahres nicht mehr erleben. Liz, der Kaiser versteht keinen Spaß. Ist schon gut. Ist schon gut. Ist gut. Es ist schon gut. Ich hätte die verfluchte Krone nie annehmen dürfen. Psst, es ist gut. Ist schon gut. Ihn trösten fällt mir seltsamerweise. Ist schon gut. Unsere Hochzeitsnacht ein. Nichts habe ich gewusst. Niemand hat es für nötig erachtet, einer Prinzessin so etwas zu erklären. Während ihm offenbar irgendwer gesagt hat, dass es doch ganz einfach sei. Man müsse die Frau nur nehmen. Sie werde erst scheu sein, aber dann begreife sie. Mit Kraft und Bestimmtheit müsse man ihr kommen, wie dem Gegner in einer Schlacht. Komm her! Bist du verrückt geworden? Lass den Unsinn! Jetzt komm schon! Lass mich! Das kann wohl nicht wahr sein, Liz. Wirklich, Friedrich? Lass es. Ich merke, dass ich stärker bin und halte nur seine Handgelenke fest. Mit vor Schreck geweiteten Augen starren wir einander an. Lass es endlich. Aber Liz... Dein Busen, ich... Friedrich! Ich gebe ihm einen Kuss auf die Wange, dann rollt er sich zusammen und schläft sofort ein. Kurze Zeit später zeugen wir unseren ersten Sohn. Danke für den Tee. Nach der Flucht aus Prag nehmen wir Residenz in einem Haus bei Den Haag. Dieses kleine Haus nennen Sie Residenz? Die beiden wissen ja nicht mal, wer genau bei Ihnen wohnt. In Ihrer Residenz. Na, da sind der Tee und die Nele, die Zofen, du, ich, der Lakai und der Graf Hudenitz. Oh. Kleine Königin hat mir von dem Tag erzählt, der alles geändert hat. Der Tag, an dem der Brief gekommen ist. Und mit ihm das Verhängnis. All die Unterschriften von Herren, von denen sie nie gehört hat. Sie boten dem Kurfürsten Friedrich die Krone Böhmens an. Lalala, lalali. Sie wollten ihren alten König nicht mehr, der in Personalunion auch der Kaiser war. Ihr neuer Herrscher sollte Protestant sein. Um ihren Entschluss zu besiegeln, haben sie die kaiserlichen Statthalter aus dem Fenster des Prager Schlosses geworfen. Nur sind die in einen Haufen Scheiße gefallen. Und haben überlebt. Unter Schlossfenstern gibt es immer viel Scheiße. Es liegt an all den Nachttöpfen, die täglich geleert werden. Das Dumme ist bloß, dass daraufhin im ganzen Land die Jesuiten predigten, ein Engel habe die Statthalter aufgefangen und sanft zu Boden gesetzt. Friedrich fragt jeden, den er finden kann. Und dann, ja, dann fragt er mich. Und ich bin vorbereitet. Sei nicht dumm. Wie oft wird einem eine Krone angeboten? Meinst du wirklich? Dein Vater rät das Gegenteil. Das ist der Moment, der mein Leben verändert. Der Moment, den mir Friedrich nie verzeihen wird. Wie oft wird einem eine Krone angeboten? Auf einmal ist mir, als spreche ich vor einem Saal voll gebannt schweigender Zuschauer. Als bin es nicht ich, die spricht, sondern die Schauspielerin. Vor Gott haben wir Pflichten. Ja. Es ist der Glauben der einfachen Menschen und der Glauben der Weisen, um den es hier geht. Ja. Calvin hat allen Menschen beigebracht, das Leben nicht leicht zu nehmen, sondern als Prüfung, vor der man jeden Tag versagen kann. Und hat man versagt, so ist man ein Versager in Ewigkeit. Gott. Wagnisse muss man mit Stolz und Mut eingehen. Ja. Ja. Wenn du König von Böhmen bist und ich Königin, schickt Papa uns Hilfe. Und wenn die Union der protestantischen Fürsten sieht, dass die Engländer Prag schützen, werden sie sich um uns sammeln. Die Krone Böhmens ist der Tropfen, der den Ozean... Das Fass, Liz. Das Fass. Ein Tropfen lässt das Fass überlaufen. Sei still und hör zu. Entschuldige bitte. Also. Ja. Rubikon? Rubikon. Würfel? Ja. Gott mit uns. Und... Dein Vater wird Soldaten schicken? Ich sehe ihm in die Augen. Das ist der Augenblick. Jetzt liegt alles bei mir. Alles, was ab jetzt geschieht. All die Jahrhunderte, die ganze unermessliche Zukunft. Alles hängt ab von meiner Antwort. Er ist mein Vater. Er lässt mich nicht im Stich. Glaubst du? Also ist die Entscheidung getroffen, Fritz. Man wird uns in Prags Kathedrale krönen. Und wir werden ein Theater haben. Mit den besten Schauspielern der Welt. Dahin haben wir es leider nie gebracht. Der eine Winter hat nicht genügt. Ein Hoftheater aufzubauen braucht Jahre. Unterdessen schickt Friedrich Briefe an Papa. Der Kaiser wird kommen, lieber Vater. Er wird ohne Zweifel kommen. Wir brauchen Schutz. Und Papa schreibt zurück, wünscht uns Kraft und Stärke, gibt uns Ratschläge zur guten Regentschaft, versichert uns seiner ewigen Liebe und verspricht, immer für uns da zu sein. Aber Soldaten schickt er keine. Es ist vorbei, Liz. Es ist vorbei. Vom Rajin aus sehe ich es marschieren. Und mit kaltem Schrecken wurde ihr klar, dass diese blitzenden Lanzen, diese Schwerter und Hellebarden nicht einfach bloß irgendwelche glänzenden Dinge waren, sondern Klingen. Es waren Messer, geschliffen zu dem einzigen Zweck, Menschenfleisch zu schneiden und Menschenknochen zu zersplittern. Die Leute, die dort drunten so schön im Gleichschritt gingen, würden diese langen Messer anderen in die Gesichter stoßen. Hunderte Eimer Blut, das noch in diesen Männern fließt, würde bald nicht mehr in ihnen sein. Es würde verspritzen, verrinnen, schließlich versickern. Was macht eigentlich die Erde mit all dem Blut? Wäscht der Regen es aus? Oder ist es ein Düngemittel, das besondere Pflanzen wachsen lässt? Ein Arzt hatte ihr gesagt, dass der letzte Samen der Sterbenden kleine Alraunenmännchen zeugte. Lebendig zitternde Wurzelwesen, die wie Säuglinge schrien, wenn man sie aus dem Boden zog. Plötzlich weiß ich, dass diese Armee verlieren wird, weiß es mit einer Sicherheit, die mich schwindeln macht. Und genauso ist es gekommen. Von einem protestantischen Hof zogen sie zum nächsten, mit immer weniger Gefolge und immer weniger Geld, unter dem Schatten der Reichsacht und der aberkannten Kurwürde. Denn Friedrichs katholischer Cousin in Bayern war nach des Kaisers Willen nun Kurfürst statt seiner. Papa könnte wohl helfen und tatsächlich schreibt er voller Wohlwollen und Sorge, aber Soldaten schickt er nicht. Wartet noch zu. Meine Kinder, verliert nicht den Mut. Kein Tag vergeht, an dem nicht für euch betet euer Vater Jakob. Und weiterhin gewinnt der Kaiser Schlacht um Schlacht. Er besiegt die Union und den König von Dänemark. Zum ersten Mal scheint es möglich, dass der Protestantismus wieder verschwinden würde aus Gottes Welt. Eine Nachricht vom Schweden Gustav Adolf. Der, der dich nicht hätte heiraten wollen? Eben der. Ich habe ihm ja geschrieben, vor Monaten. Und? Jede Schlacht gewinnt er. Und jetzt steht er vor Mainz im Winterquartier. Ja, und? Was antwortet er? Wir freuen uns, euch wohl zu wissen und hoffen auf euren Besuch. Der Augenblick ist nicht der beste. Ich bin erkältet und... Oh, mein Rücken schmerzt. Aber es gibt nur einen Menschen, der uns zurück in die Pfalz und sogar zurück nach Prag bringen kann. Und wenn der einen zu sich bescheidet, muss man gehen. Wirklich? Ja, Fritz. Er hat mir aber keine Befehle zu geben. Natürlich nicht. Ich bin König wie er. Natürlich, Fritz. Kann ich den Narren mit nach Mainz nehmen? Was willst du denn mit dem Narren? Naja, ich muss wie ein Herrscher auftreten. Zu einem Hofstaat gehört nun mal ein Narr. So zieht er los. Mit dem Narren, dem Koch und Hudenitz, ein alter Dummkopf, den Friedrich kurzerhand zum Kanzler ernannt hat. Es ist Zeit, dass die Dinge sich ändern. Die holländischen Generalstaaten sind unserer so überdrüssig, dass sie uns kaum noch genug Geld zum Überleben geben. Und da sitze ich, Königin von Böhmen, Kurfürstin der Pfalz, Tochter des Königs von England, Nichte des Königs von Dänemark, Großnichte der jungfräulichen Elisabeth, Enkelin der Maria von Schottland und kann mir kein Feuerholz leisten. Dazu kommt, dass ich und Friedrich mit der Reichsacht belegt wurden und wer uns töten will, darf das, ohne dass irgendein Priester ihm dafür Segen und Seligkeit versagt hätte. Ta-ta-ta-ta. Ein Tänzchen gefällig? Heute wird nicht getanzt. Heute reden wir. Wie ihr wünscht. Wir erzählen. Ich dir, du mir. Frag, was du willst. Das steht mir nicht zu, Madame. Wenn ich es sage, steht es dir zu. Mich stört's nicht, dass die Leute über mich und Till lachen. Das ist unser Beruf. Das ist keine Frage. Die Frage ist, tut es eurer Majestät weh, dass alle lachen? Madame, tut das weh? Ich verstehe dich nicht. Du hast dich entschlossen, mich etwas zu fragen, das ich nicht verstehe. Ich habe dir eine Antwort gegeben. Jetzt bin ich an der Reihe. Ist der Narr dein Mann? Nein, Madame. Wieso nicht? Braucht es einen Grund? Das braucht es tatsächlich, ja. Wir sind zusammen weggelaufen. Tills Vater wurde als Hexer verurteilt und ich wollte nicht bleiben. Drum bin ich mit ihm weg. Wolltest du ihn nicht heiraten? Ich sag doch, er ist nicht mein Mann. Jetzt bist wieder du dran mit Fragen. Ist es schlimm, wenn man nichts hat? Woher soll ich das wissen? Sag du es mir. Es ist nicht leicht. Kein Schutz. Heimatlos durchs Land. Kein Haus gegen den Wind. Jetzt habe ich eins. Wenn ich dich fortschicke, hast du keins mehr. Also, ihr seid zusammen geflohen. Aber warum ist er nicht dein Mann? Ein Bänkelsänger hat uns mitgenommen. Auf dem nächsten Marktflecken haben wir einen Gaukler getroffen, den Pirmin. Von ihm haben wir das Geschäft gelernt. Aber er war gemein und hat uns nicht genug zu essen gegeben. Und geschlagen hat er uns auch. Wir sind nach Norden gezogen, weg vom Krieg, sind fast bis zum Meer gekommen, aber dann sind die Schweden gelandet und wir sind in den Westen ausgewichen. Seid ihr dem Pirmin davongelaufen? Der Till hat ihn umgebracht. Darf jetzt wieder ich fragen, Madame? Ja. Habt ihr ihn zum Mann gewollt, Madame? Wen? Seine Majestät. Oh. Haben Eure Majestät seine Majestät zum Mann für Eure Majestät gewollt, als Eure Majestät ihn geheiratet haben? Das ist was anderes, Mädchen. Warum? Es war eine Staatsangelegenheit. Ich blicke ihr scharf ins Gesicht. Nele erwidert meinen Blick mit weit offenen Augen, ob sie sich über mich lustig macht. Jetzt kannst du gehen. Ist Nele eben noch da gewesen oder ist das eine Weile her? Ist jemand da? Hallo? Madame, der Esel ist weg. Was für ein Esel? Und wer ist er? Wer der Esel ist? Nein, wer er ist. Wer ist er? Ach, Himmel. Wer bist du? Ich bin für den Stall zuständig. Ja? Und? Was machst du in meinem Schlafzimmer? Na, der Narr hat den Esel gleich nach seiner Rückkehr mitgenommen. Den Esel und Nele, die hat er auch mitgenommen. Zu dritt sind sie abgereist. Aber wieso ist der Narr überhaupt zurückgekommen? Was ist mit seiner Majestät? Ist seine Majestät auch zurückgekommen? Bloß der Narr. Diesen Brief hat er dagelassen. Einen Brief? Zeig her. Hier. Gustav Adolf ist bald tot. Das weiß ich jetzt, aber ich sterbe noch vorher. Pass gut auf den Esel auf. Ich schenke ihn dir. Friedrich. Friedrich. Till von Daniel Kehlmann. Vierter Teil. Könige im Winter. Elisabeth. Mit Bettina Engelhardt, Lars Rudolf, Jakob Diehl, Andreas Grotgar, Stefan Viering, Lisa Jobt und vielen anderen mehr. Musik: Claudio Puntin, Oliver Potratz und Jo Ambros. Technische Realisation: Jürgen Glosemeier, Dirk Hülsenbusch, Mechthild Austermann und Steffen Jahn. Regieassistenz: Freya Hattenberger. Hörspielbearbeitung und Regie: Alexander Schumacher. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2018. Dramaturgie: Thomas Leusbach.